Die Reichsregierung hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1. Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht. Paragraph 2. Das deutsche Friedensheer, einschließlich der überführten Truppenpolizeien, gliedert sich in 12 Korpskommandos und 36 Divisionen. Paragraph 3. Die ergänzenden Gesetze über die Regelung der allgemeinen Wehrpflicht sind durch den Reichswehrminister dem Reichsministerium alsbald vorzulegen. Berlin, den 16. März 1935. Das Gesetz trägt die Unterschriften des Führers und sämtlicher Mitglieder des Reichskabinetts.